Das riecht, also das riecht nach Drogen. Kokain, Cannabis, Speed und Drogen, die ich noch nie gehört habe. Das riecht nach Drogen. Hat es keine gegeben heute. Oder zumindest eine Pizza. Das ist Erdbeerkäse.